ist Levin. Wer war Levin? Die Zeit frisst sich mühsam durch einen Berg. Vor mir ist es dunkel. Hinter mir aber auch. Mit wem hast du gesprochen? Das weiß ich selbst nicht genau. Und macht es dir Spaß, in Rätseln zu reden? Mehr Spaß, als Rätsel zu lösen. Und warum? Weil ich immer enttäuscht bin. Sehen wir uns wieder? Natürlich hatte ich Levin nicht vergessen. Ich muss Sie sprechen, Berger. Sehen wir uns wieder? Ich weiß es nicht. Mich brauchst du nicht zu belügen. Warum nicht? Weil ich dir nicht mal die Wahrheit glaube. Warum wollen Sie mich sprechen? Ich werde Sie bezahlen. Wie ich Sie bezahlt habe? Ich nehme ein Taxi, bemühe dich nicht. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass wir uns immer Fragen stellen müssen, anstatt zu reden. Gleich gut. Das fragst du jeden Abend. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Du warst gut. Aber das genügt nicht. Wenn du das zu spät lernst, wirst du verzweifeln. Ich brauche nur dich anzusehen. Sieh nicht zu genau hin. Wie lange war es her, dass ich diese Treppe hinaufgegangen bin? Es ist die Zeit, die uns immer wieder Fragen stellt. Wir sprechen sie nur aus. Setzen Sie sich, Berger. Was bedeutet das D vor Ihrem Namen? Das haben Sie mich schon einmal gefragt. Aber dieses Mal frage ich aus Neugier. Es ist sinnlos, mich zu verhören. Es gibt aber vieles, was ich wissen möchte. Warum? Sie haben mir einmal geholfen. Vielleicht will ich jetzt wissen, wer das eigentlich war. Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Das D ist die Abkürzung meines Vornamens. David. Haben Sie die Bilder gemalt, die im Vorzimmer hängen? Ja. In einem habe ich sie wiedererkannt. Die Zahl der Toten bei dem Brand auf der Fähre Prinz Frederik wird auf 200 geschätzt. Genaue Angaben kann die Polizei nicht machen, da keine zuverlässigen Passagierlisten existieren und viele Tote bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind. David Levin. Psychologische Praxis, Lebenshilfe. Klang es anders als damals? Wegen des Vornamens oder weil ich mich verändert hatte? Und Levin mit mir? Wer ist da? Sie kennen mich nicht. Und es ist doch nicht notwendig, dass Sie mich kennenlernen. Was wollen Sie? Ich brauche Geld. Ich werde jetzt auflegen. Geld für jemanden, der Ihnen nahesteht. Sind Sie noch da? Ich werde Ihnen jetzt die Kontonummer geben. Wer sind Sie? Sprechen Sie von meinem Sohn? Hallo. Wie viel verlangen Sie? Und wenn ich es umsonst tue? Kein Mensch sollte etwas umsonst tun. Warum nicht? Weil wir es uns übel nehmen. Ich bin billiger als Sie. Dein Kredit ist überzogen, Bergström. Ich brauche den Stoff. Heute ist ein wichtiger Tag. Für mich ist heute ein ganz normaler Tag. Bezahle, dann kriegst du ihn. Wenn ich heute Glück habe, kann ich alles bezahlen. Du musst alles bezahlen, ob du Glück hast oder nicht. Ich kann nicht spielen, wenn mir die Hände zittern. Ich gebe dir noch einen Tag, Bergström. Er heißt Edmund Bergström. Er ist Musiker. Seitdem ich nicht mehr bei der Polizei war, hatte ich vieles verlernt. Das Fragen fiel mir schwerer. Seine Mutter ist zu mir gekommen. Er war auf der Fähre, als der Brand ausbrach. Ist er tot? Vielleicht. Er blieb verschwunden. Bis zu dem Anruf glaubte seine Mutter, dass er unter den Toten war. Wollen Sie jetzt Tote wieder lebendig machen, Levin? Ich warte jeden Tag, dass er wieder anruft. Der Mann, der sich Yehuda nannte? Ja, die Verbindung brach ab, bevor ich ihm Fragen stellen konnte. Wenn Edmund wirklich lebt, warum meldet er sich nicht? Du hast doch sonst auf alle Fragen eine Antwort. Oh. Warum tust du das für mich, Yehuda? Ich gebe dir das Gift, damit du spielen kannst. Du kennst mich doch gar nicht. Gerade darum kann ich es tun. Und morgen? Morgen wirst du lernen zu leben. Sie müssen mit mir reden, Levin. Worüber? Wer ist Edmund Bergström? Ich kenne ihn genauso wenig wie Sie. Und warum wollen Sie wissen, ob er lebt? Weil seine Mutter mich gefragt hat. Kahle Wände. Das Fenster zu hoch, um hinauszusehen. Yehuda hat mir nur Papier und einen Kugelschreiber dagelassen, bevor er die Tür verschlossen hat. Ich habe Angst vor den Schmerzen. Ich fürchte mich vor der Nacht. Haben Sie mit Levin gesprochen? Ich habe es versucht, aber es gelingt mir nicht. Ich glaube, dass mein Sohn lebt. Haben Sie Geld überwiesen? Die Telefonverbindung wurde unterbrochen, aber ich weiß, dass er wieder anruft. Und wenn es nur ein Versuch war, an Ihr Geld ranzukommen? Dann bezahle ich auch. Ich habe Angst vor der Gier. Ja? Sie sind Levin? Ja. Ich habe Ihre Telefonnummer in den Papieren eines Mannes gefunden. Von wo rufen Sie an? Vielleicht aus Kopenhagen. Sprechen Sie von einem Mann, der Edmund Bergström heißt? Hier ist es kalt und windig. Der Wind kommt von der Nordsee und mischt sich mit dem Regen über der Ostsee. Lebt er? Haben Sie das Recht, das zu fragen? Warum haben Sie seine Mutter angerufen? Weil ich Geld brauchte. Aber es war ein Irrtum. Und warum rufen Sie mich an? Ich bin ein neugieriger Mann. Vielleicht wollte ich nur herausbekommen, ob Sie existieren. Erzählen Sie mir von Ihrem Sohn. Das kann ich nicht. Wie alt ist er? Wie sieht er aus? Was macht er? Hat Levin Ihnen das nicht gesagt? Vielleicht hat er es versucht. Er ist 24 Jahre alt. Er ist Musiker. Ich gebe Ihnen ein Bild von ihm. Genügt das nicht? Nein. Ja, ich weiß. Yehuda hat gesagt, ich soll in das Kissen beißen. Die Schmerzen ziehen eine Gestrenge durch den ganzen Leib. Manchmal zerfallen mir die Worte in einzelne Buchstaben. Das ist furchtbar. Ich bin dankbar, dass die Tür verschlossen ist. Wir sehen uns also doch wieder. Ja. Und gibt es da einen Grund dafür? Ja. Welchen? Vielleicht übe ich das Abschied nehmen. Wie lange willst du es noch üben? Bis ich es kann. Wo ist dein kleiner Junge, Nigger? Sprichst du mit mir? Gibt es hier sonst noch jemand, der in Scheiße gefallen ist? Unterschätze deine Worte nicht. Willst du mir drohen? Das ist nicht nötig. Wir wollen unbedingt wissen, wo er ist. Er ist abgereist. Das war unklug von ihm. Hätte er dich fragen sollen? Es wäre besser für ihn gewesen. Er hat seine Schulden nicht bezahlt. Er wird nie wieder Schulden bei dir machen. Genau das ist der Grund, warum wir ihn suchen. Such ihn. Wer hindert dich daran? Wenn wir ihn nicht finden, halten wir uns an dich. Nigger. Es war Levin, der mich auf der Fahrt beschäftigte. Nicht der junge Musiker, der vielleicht nicht mehr lebte. Levins wegen hatte ich mich auf den Weg gemacht. Wer war Levin? Ich bringe dir das Essen. Ich kann nichts essen. Mein Mann ist ein kleiner harter Ball. Lass mich raus, Jehuda. Geh doch. Ich halte es nicht aus. Ich bin nicht stark. Ich brauche das Gift und die Musik dazu. Geh. Are you going to Copenhagen? Yes. It's a beautiful town. I know. And the girls are beautiful too. Er hat dich also auch angerufen? Ja, aber nur um mir Rätsel aufzugeben. Wenn du nichts unternimmst, werde ich etwas tun. Überlege es dir. Vielleicht ist Edmund tot. Vielleicht will er es sein. Wie meinst du das? Wenn er wirklich die Schiffskatastrophe benutzt hat, um aus unserem Leben zu verschwinden, müssen wir das nicht akzeptieren? Wie einfach du dir alles machst. Aber dieses Mal ist es anders. Diesmal bist du selber der Patient. Versuch herauszufinden, wonach du wirklich süchtig bist. Du hast Zeit. Es ist nicht das Gift. Es sind die großen Worte, die uns nicht in Ruhe lassen. Welche großen Worte? Liebe. Geborgenheit. Freiheit. Harmonie. Größe. Allmacht. Soll ich sie dir wirklich alle aufzählen? Ich kann die kaum erkennen, Jehuda. Meine Augen sind fast blind. Macht ihr auch ohne mich Musik? Ja, wir müssen leben. Du hast mir noch keine einzige Frage gestellt. Wozu? Du bist in mein Leben gekommen und wirst es wieder verlassen. Schließ die Tür wieder ab. Bahnhöfe verändern sich nicht. In den Hallen schwebt noch der Qualm der Dampflokomotiven. In den Ecken stehen die Striche und die Lautsprecher fragen, was man hier will. Ich brauchte mir keine Mühe zu geben, um die Dealer zu erkennen. Erwartest du, dass ich auch nach Kopenhagen fahre? Ich erwarte nichts von dir. Es ist der Wunsch vieler Menschen, tot zu sein, um leben zu können. Ich will Edmund diesen Wunsch nicht erfüllen. Warum nicht? Aus Egoismus, das denkst du doch. Das denke ich nicht. Ich glaube, Liebe ist nie mit dem Tod einverstanden. Und das ist Egoismus. Auch Egoismus ist ein Teil der Trauer. Wird Berger dich anrufen? Ja, hier Levin. Sind Sie allein? Ja. Es gibt mehrere Jazzclubs in Kopenhagen, aber ich habe Yehuda gefunden. Wer ist Yehuda? Ich habe ihn noch nicht gesprochen. Werden Sie mit ihm sprechen? Wenn er es zulässt. Was werden Sie ihn fragen? Was soll ich ihn fragen? Die Mutter von Edmund Bergström hat mir erzählt, dass ihr Sohn seit 3 Monaten süchtig war. Ist seine Mutter Ihre Patientin, Levin? Wie ich es mal war? War ich gut, Yehuda? Die Hitze in meinem Körper lässt mich nicht schwitzen. Und die Kälte lässt mich zittern. War ich gut, Yehuda? Ist das eine Sucht, gut sein zu wollen? Wann bringt er mir endlich das Essen? Guten Tag. Kennen wir uns? Nein. Ich habe beobachtet, wie Sie die Praxis von Herrn Levin verließen. Das ist Grund genug, mich anzusprechen? Ich wollte Ihnen nur eine Frage stellen. Auf eine Frage kommt es auch nicht mehr an. Kennen Sie Werner Berger? Ich kenne ihn nicht, aber ich weiß von ihm. Und wissen Sie, wohin er gefahren ist? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Weil er es mir nicht gesagt hat. Ich habe davon gehört, Berger. Sie haben den Dreck hingeschmissen. Nein, Sie haben mich rausgeschmissen. Das tut mir leid. Ich habe immer gerne Ihre Stimme am Telefon gehört. Jetzt bin ich hier, in Kopenhagen. Warum? Weil Kopenhagen eine schöne Stadt ist? Schöne Städte gibt es nur auf Ansichtskarten. Palmer, ich brauche Adressen. Namen. Die nicht auf Ansichtskarten stehen. Ich verstehe. Ich darf sie dir nicht geben, Berger. Hey, Nigger! Wer ist da? Ich wusste es. Ihr seht nichts, wenn's dunkel ist. Wer ist da? Wird es in Afrika niemals Nacht? Das war die erste Warnung. Und die letzte. Gib uns den kleinen Nigger. Bringen Sie uns 2 Kännchen Kaffee. Warum tun Sie das? Was? Mich einzuladen. Ist das so etwas Ungewöhnliches? In manchen Augenblicken ist es fast ein Wunder. Ich habe Angst beim Fliegen. Sie sollten wenigstens Fallschirme verteilen. Wegen der Illusion, verstehen Sie? Es ist kein langer Flug bis Kopenhagen. Ja, ich sollte mich zusammennehmen, ich weiß. Aber Angst macht mich gesprächig. Es war schon immer so. Schon in meiner Hochzeitsnacht habe ich nur geredet, stundenlang. Wissen Sie, was ich glaube? Das Fliegen selbst ist eine Illusion. Kann der Mensch fliegen? Nein. Aber er fliegt. Es sind die Illusionen, die mir Angst machen. So wie ich wieder auf dem Flugfeld stehe, bin ich ein anderer Mensch. Der Alte. Und jedes Mal bin ich enttäuscht. Als wäre ich hier oben in den Wolken, in der Illusion, der bessere Mensch. Macht Angst uns besser? Nein, aber lebendiger. Sie haben mir tatsächlich zugehört? Störe ich Sie? Ja. Der Kellner hat mir den Weg gezeigt. Haben Sie ihn dafür bezahlt? Das war nicht nötig. Sind Sie Herr Levin? Sie haben mich also erwartet. Ich habe irgendjemanden erwartet. Haben Sie deshalb in Hamburg angerufen? Nein. Warum dann? Ich gebe es zu. Es war ein Fehler. Das verstehe ich nicht. Ich verlange es auch nicht von Ihnen. Sie haben auch bei Gabriele Bergström angerufen. Sie wollten Geld für wen? Ihr seid naiv. Eure Welt besteht aus Fragen und aus Antworten. Viele Fragen, viele Antworten. Und wenn ihr sterben müsst, fragt ihr auch noch warum. Ich bin nicht Levin. Das verstehe ich. Ich habe die ganze Nacht gewimmert und geschrien. Ich habe mir in die Hose gepisst. Die Müdigkeit ist ein Gott, der erlösen kann. Bin ich aus meinem alten Leben verschwunden, um Jehuda zu treffen? Ich habe von einem neuen Anfang geträumt, ohne zu wissen, wie schwer es ist, etwas zu beenden. Schiffe müssen dafür brennen. Und auch das ist nicht genug. Lass mich allein, Jehuda. Herr Berger ist nach Kopenhagen gefahren, um meinen Sohn zu suchen. Oh, warum hat er mir das nicht gesagt? Ich hatte auch einen Freund, der mir fast nichts gesagt hat. Erwarten Sie, dass man Ihre Gedanken lesen kann? Sie erwarten es und sind enttäuscht, wenn es geschieht. Sie wollen geheimnisvoll sein. Und werfen uns vor, von ihren Geheimnissen nichts zu wissen. Aber warum? Jedes Kind, das sich versteckt, wünscht insgeheim gefunden zu werden. Versteckt Ihr Sohn sich auch? Ich weiß es nicht. Er ist nach dem Brand auf der Fähre verschwunden. Es hat 200 Tote gegeben. Vielleicht ist er unter Ihnen. Sie wissen es nicht? Nein. Sie müssen gleichzeitig trauern und hoffen. Kann man das aushalten? Ich weiß noch nicht, was Trauer ist. Ich kenne nur die Hoffnung. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Papiere. Was für Papiere? Personalausweis, Adressbuch. Reisepass. Ich habe sie gefunden. Wo? Ich war am Meer. Es war ein schöner Tag. Sie lagen im Sand. Die Wellen müssen sie zu mir getragen haben. Nach der Katastrophe auf der Fähre? Ich sehe, wie ihr Gehirn arbeitet. Ich sehe es an ihren Augen. Sie verdunkeln sich jedes Mal, wenn sich zwei Gedanken treffen. Die Papiere müssen durchnässt gewesen sein. Aber lesbar. Und Sie haben in Hamburg angerufen, um von der Mutter Geld zu erpressen. Vielleicht wollte ich wissen, wie sich ein Ausbeuter fühlt. Auch wir Afrikaner sind nicht die unschuldigen Heiden geblieben, die ihr aus uns machen wolltet. Als Ausbeuter hatten Sie keinen Erfolg. Wir müssen es noch üben. Wenn Ihr Sohn lebt, warum gibt er dann kein Zeichen? Vielleicht ist er krank, hilflos. Aber vielleicht will er auch nur das Unmögliche versuchen. Und was ist das? Aus seinem bisherigen Leben zu verschwinden. Werner Berger versucht auch, aus meinem Leben zu verschwinden. Gelingt es ihm? Ich weiß es nicht. Glauben Sie, ich habe kein Recht, meinen Sohn suchen zu lassen? Sie haben ein Recht, sich zu wehren. Zu wehren? Ja, gegen die Trauer. Ich habe dieses Recht auch. Ich glaube Jehuda nicht. Ein großer, hagerer Mann. Die Dunkelheit seiner Haut scheint ihn unerreichbar zu machen. Wird Levin ihm glauben? Sie sind sich ähnlich. Beide machen sich unantastbar. Wunderbar. Sehe ich schon wieder wie ein Mensch aus, Yehuda? Du hast immer wie ein Mensch ausgesehen. Aber ich habe mich nicht so gefühlt. Ich habe dir einen falschen Namen genannt. Ich weiß, wie du heißt. Eigentlich hätte ich auf der Fähre verbrennen sollen. Aber ich wurde von der Menge in ein Rettungsboot getrieben. Sie setzten uns am Ufer ab. Und ich beschloss, in der Dunkelheit zu verschwinden. Aber du bist nicht verschwunden. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe es einfach getan. Jetzt denke ich nach. Das ist gut. Trau keinem Menschen, der das Denken verachtet. Ich wollte nicht mehr der sein, der ich war. Wer warst du? Ich weiß es schon nicht mehr. Weißt du denn, wer du jetzt bist? Noch nicht, Yehuda. Guten Abend, Berger. Levin. Ich wusste, dass ich Sie hier finden würde. Sie sind mir gefolgt. Nein. Ich habe das Flugzeug genommen. Warum? Es hat keinen Sinn, mich zu verhören. Ich kann es doch immer wieder versuchen. Haben Sie es schon als Kind versucht? Alle Kinder verhören die Welt. Ich glaube an die Fragen. Auch an die Antworten? Und manchmal denke ich, die sind unwichtig. Vielleicht bin ich gekommen, um Ihnen Fragen zu stellen. Hier in Kopenhagen. Auf neutralem Boden. Ja? Wir haben beschlossen, dass das Ultimatum abgelaufen ist, Nigger. Wie viel schuldet er Ihnen? Das ist nicht mehr die Frage. Ich kann das Geld jetzt bekommen. Zu spät. Wer es wagt, nicht zu bezahlen, wagt es vielleicht auch zu verraten. Man kann euch verraten? Ihr seid nicht Gott? Vergiss ihn, Nigger. Aber du hast die Wahl. Du kannst mit ihm sterben oder du kannst ihn uns geben. Es gibt viele Arten zu sterben. Weißt du das nicht? Ich kenne nur Leben und Tod. Das habe ich schon als Kind gespielt. Gut, spielen wir. Du weißt, wo du mich finden kannst. Ich habe mit dem schwarzen Musiker gesprochen, der sich Yehuda nennt. Hat er die Wahrheit gesagt? Woher soll ich das wissen? Er sagt, er hat die Papiere eines Edmund Bergström am Strand gefunden. Er sagt, er wollte Gabriele Bergström nur erpressen. Hat er die Wahrheit gesagt? Er ist wie Sie. Er spricht, als wäre er weit weg. Ich bin nicht weit weg, Berger. Dieses Mal nicht. Edmund Bergström ist mein Sohn. Ich schlafe, schlafe, schlafe. Nur in meinen Beinen spüre ich noch das Prickeln in den Adern. Den Wunsch nach dem Gift. Mein Kopf scheint manchmal weit über meinem Körper zu schweben. Aber wenn er wieder mir gehört, fest mit mir verbunden, dann weiß ich, dass ich mich ändere. Aber ich wusste nicht, dass Freiheit etwas Trauriges ist. Ja? Ich bin es. Ich habe deinen Sohn noch nicht gefunden. Hast du deinen Sohn denn gefunden? Vielleicht machen wir alles falsch. Vielleicht ist es nicht unser Sohn. Sprich nicht in Rätseln. Es ist kein Rätsel. Er gehört uns nicht. Und das will er uns jetzt beweisen? Vielleicht haben wir ihn dazu gezwungen. Das glaube ich nicht. Du willst dich wieder davonstehlen. Irgendwie hängen wir doch alle in der Luft. Wir haben Angst davor und eine Sehnsucht danach. Ich will nur eines wissen. Ich will wissen, ob er lebt. Das genügt dir? Ja. Ich habe Levin unglaublich angestarrt. Es war absurd, dass er einen Sohn hatte. Warum? Es ist das Natürlichste von der Welt, ein Kind zu haben. War ich eifersüchtig? Ich spürte auf einmal mein Alter in jeder Bewegung. Kannst du gehen? Ich will noch nicht raus. Noch nicht, Yehuda. Warum nicht? Ich habe Angst, zu schwach zu sein. Diese Angst wirst du immer haben. Wir haben sie alle. Ich brauche die verschlossene Tür. Du brauchst sie nicht mehr. Oder du wirst sie immer brauchen. Vor diesem Augenblick habe ich mich gefürchtet. Und ich habe mich auch drauf gefreut. Aber wir müssen dich noch einmal verstecken. Die Welt ist hinter dir her. Sie haben mich einmal nach meinem Vornamen gefragt. David. Ich habe ihn nicht vergessen. Ich bin in Tel Aviv groß geworden. Warum erzählen Sie mir das? Vielleicht nur, weil Sie mich nicht gefragt haben. Dann frage ich jetzt, warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin zurückgekommen. Meine Großeltern haben hier gelebt. Meine Eltern. Sie konnten vor uns nach Palästina fliehen? Nicht alle. Warum sind Sie zurückgekommen in dieses Land? Nicht einmal hier in Kopenhagen kann ich diese Frage beantworten. Edmund Bergström. Er heißt nicht Levin? Ich habe seine Mutter nicht geheiratet. Yehuda ist nach oben gegangen. Ich nehme dieses Heft mit, das er mir auf den Tisch gelegt hatte. Ich bin aufgeregt wie ein Mensch, der zum ersten Mal das Tageslicht sehen darf. Ich werde wieder spielen. Und ich weiß nicht, was das Zittern bedeutet. Freude? Oder Furcht? Berger. Haben Sie mir aufgelauert? Ich habe gewartet, bis Sie herauskamen. Sie hätten hineinkommen können. Nein, ich will nicht mit ihm sprechen. Mit wem? Mit dem Mann, der an Ihrem Tisch saß. Es ist Levin, oder? Ja, es ist Levin. Ich brauche Ihre Hilfe. Die Leute sind hinter ihm her. Er lebt also. Ich will nicht, dass Sie es Levin sagen. Gut. Versprechen Sie es. Ich werde es ihm nicht sagen. Keine Fragen heute? Doch. Ich muss wissen, wo Edmund Bergström ist, wenn ich ihm helfen soll. Hotel Monopol, guten Tag. Mein Name ist Rosa Grönwold. Ich möchte Werner Berger sprechen. Tut mir leid, Herr Berger ist nicht im Hotel. Kann ich ihm eine Nachricht hinterlassen? Natürlich, gern. Es ist eine Telefonnummer. Hamburg 307429. 307429. Ich warte auf seinen Anruf. Ich habe sie gesucht. Es ist nicht schwer, mich zu finden. Ich arbeite hier. Hat Edmund Bergström auch hier gearbeitet? Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen, Levin. Aber Sie wissen, wie ich heiße. Das neue Versteck. Aber es hat Fenster. Gehört das Zimmer einer Frau? Wie lange habe ich nicht an Frauen gedacht? Was hat Yehuda gesagt? Es genügt nicht, gut zu sein. Schumann hat an seine Finger Gewichte gehängt, um gut zu sein. Ich habe ihn immer verstanden. Aber er hat seine Finger ruiniert. Sie nennen sich Yehuda. Ich bin Yehuda. Ich möchte Sie gern vieles fragen, aber ich wage es nicht. Sie verstehen etwas von Fragen? Ich weiß nicht. Jede Frage ist eine Versuchung. Der Mensch liebt Versuchungen. Ich kenne mich in eurer Bibel aus. Ich hatte einen Sohn. Vielleicht habe ich ihm auch zu viele Fragen gestellt. Wir fragen oft, wenn wir die Antworten nicht wissen wollen. Was ist aus Ihrem Sohn geworden? Ein Musiker. Wie Sie. Mehr weiß ich nicht. Ein guter Musiker? Sie könnten es mir sagen. Er ist bei seiner Mutter groß geworden. Aber er ist groß geworden. Ich habe versucht zu lernen, Menschen zu erreichen. Ihn habe ich nicht erreicht. Sie waren kein guter Musiker. Nein. Ich habe viele Söhne. Sie leben in Afrika. Ich besuche sie und das genügt ihnen. Vielleicht müssen wir nur wissen, was genügt. Ich wartete vor der Wohnung. Die Dunkelheit beruhigte mich wie immer. Levin war kleiner geworden. Ich spürte, dass ich lächelte, jetzt, wo niemand es sehen konnte. War ich enttäuscht oder erleichtert? Sie sind verletzt. Nein, der Ärmel meiner Jacke ist zerrissen. Die Polizei wird kommen. Nur, wenn wir sie rufen. Sie werden sie nicht rufen. Wozu? Ich weiß, wer es war. Und ich weiß auch, warum er vorbeigeschossen hat. Es ist ein Kinderspiel. Leben und Tod. Sie kennen es. Und mein Sohn? Spielt er dieses Spiel mit? Sie wissen, dass wir alle mitspielen. Ich habe der Mutter meines Sohnes versprochen, ihr eine Antwort aus Kopenhagen zu bringen. Wieder eine Frage. Sie ist kurz. Wie die Antwort. Lebt Edmund Bergström? Ja. Ja? Ja, hier ist Palmer. Ah. Störe ich dich beim Parkenberger? Nein. Du wirst heute noch abreisen, nicht wahr? Ja. Wir haben einen Toten gefunden. Sein Name ist Stolberg, ein bezahlter Totschläger. Warum erzählen Sie mir das, Palmer? Unter Kollegen redet man über die Arbeit. In Deutschland nicht? Doch. Stolberg arbeitete für die wichtigen Leute. Wir haben über ihn gesprochen, Berger. Ja, ich erinnere mich. Bist du vielleicht Stolberg über den Weg gelaufen? Ich bin ihm nicht über den Weg gelaufen. Das habe ich mir gedacht. Gute Reise, Berger. Mach das Licht an. Aber die Vorhänge sind nicht zugezogen. Wir brauchen sie nicht mehr. Was wirst du jetzt machen? Ich werde arbeiten. Ich habe dir etwas verschwiegen. Dein Vater ist in Kopenhagen. Was hast du ihm gesagt? Nur ein Wort. Ja. Ja? Er hat mich gefragt, ob du lebst. Gut. Werden wir zusammen zurückfahren, Levin? Nein. Ich nehme das Flugzeug. Sie hörten Mayday, die zweite Folge aus der sechsteiligen Kriminalhörspielreihe Berger und Levin von Adolf Schröder. Mit Christian Brückner als Werner Berger und Wolf-Dietrich Sprenger als David Levin. Und in weiteren Rollen Markus Blum, Christian Redl, Heta Mantschew, Marion Breckwold, Paul Fredriksen, Karl Maslow und andere. Komposition und Piano Dennis Busby. Saxophon Gabriel Coburger. Technik Christian Kühnke und Suse Wöllmer. Regie Bernd Lau. Produktion Norddeutscher Rundfunk 1991.